zwischen Untereschbach und Bergisch Gladbach-Refrath 5 Kilometer stockender Verkehr wegen Bergungsarbeiten. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Weißweiler und Langer Wehe Bergungsarbeiten 2 Kilometer Stau. A7 Füssen-Reute Richtung Ulm zwischen Altenstadt an der Iller und Föhringen 1 Kilometer Stau. A7 Ulm Richtung Würzburg, zwischen Ellwangen und Firngrundtunnel, Baustelle 2 Kilometer Stau. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Burgau und Günzburg nach einem Unfall gesperrt. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Katernberg 3 Kilometer Stau. Und A111 Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg, zwischen Am Festplatz und Dreieck Charlottenburg 1 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. Wir bieten hier eine der besten geführten Museumstouren der Welt an, denke ich. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Ein ganz kleines bisschen. Genau hier, auf diesem Grundstück, hat er damals gearbeitet. Er wohnte auf einer Baumwollplantage außerhalb der Stadt. Aber die Baumwollentkörnungsmaschine, die Cotton Gin, wo er arbeitete, war genau hier. In dem kleinen Ziegelgebäude, da vorne stand die Maschine. Sie wurde mit Dampf betrieben. Das war 1945, 46. Und als er dann starb, haben wir ihn genau an diesem Ort begraben. Wo er anfing, endete seine Geschichte auch. So where he started it, he ended it. It's a celebration of blues music and the influence of blues music on everything from country music to rock and roll to even soul and rhythm and blues. That's why rhythm and blues is called that. We grew up in Memphis. Our parents are musicians and we. Meine Schwester und ich sind in Memphis aufgewachsen. Unsere Eltern sind Musiker und wir haben einen kirchlichen Hintergrund. Und Gospelmusik ist ja wiederum durch viele andere Arten von Musik beeinflusst. Down to the Delta. Auf den Spuren des Blues in Memphis und Mississippi. Eine Sendung von Tim Schauen. Left my home when I was 17. Feet were dirty, but my soul was clean. I was looking for a young man's dream, it seemed. Found her living up in Illinois. She brought me sorrow and she brought me joy. Treated me just like a rubber toy, oh boy. Don't take long to fall in love. Take a little time to get back where you. Say you knew me way back when, back when. Thank you. Die Beale Street in Memphis ist so etwas wie das amerikanische St. Pauli. Unter bunt blinkenden Bannern reiht sich Club an Club. Auf dem Bürgersteig steht vor jedem Laden jeweils jemand, der Passanten anspricht und versucht, sie in seinen Club zu lotsen. Verkauft wird in diesen Clubs allerdings keine Liebe wie in St. Pauli, sondern Essen, ein paar Drinks und der Blues. Wobei Musik ja wiederum auch Liebe ist, aber der Reihe nach. Einerseits ist die Beale Street in Memphis also eine Touristenfalle. Andererseits auch ein historischer Ort in einer für die Musikgeschichte bedeutsamen Stadt. Besonders voll ist es in Memphis und der Beale Street, wenn Ende Januar die internationale Blues Challenge stattfindet. Um die 300 Künstler aus der ganzen bluesliebenden Welt haben in ihrem Heimatland den jeweiligen Wettbewerb gewonnen und treten nun in Memphis gegeneinander an. Während dieser Woche im Januar also macht die internationale Bluesgemeinschaft Bestandsaufnahme. Wo steht der Blues? Wie klingt er? Dieses Festival lockt Besucher aus der ganzen Welt an. Die meisten sind über 50 oder 60 Jahre alt und so solvent, dass sie sich eine Amerika-Reise leisten können und ein paar Drinks und vielleicht die wohl besten Spare Ribs der Welt vorne links im ersten Café der Beale Street. Wer wegen der Musik in Memphis ist, der landet quasi von selbst in einem unscheinbaren Eckhaus, dort, wo sich Union und Marshall Street treffen. Denn seit dem 3. Januar 1950 ist hier das, so lautet der Titel, legendäre Sun Studio, der Geburtsort des Rock'n'Roll. Zac Osborne arbeitet hier als Guide. Er führt Besucher durch diese winzige, winklige, heilige Halle. Zac ist Mitte 30, hat dunkle Haare, wache Augen hinter der schwarzen Brille und tätowierte Arme. Natürlich spielt er selbst Gitarre. Sun Studio, the legendary Sun Studio. Birthplace of Rock and Roll. Wir sind hier im legendären Sun Studio, dem Geburtsort des Rock'n'Roll. Es ist einer der Wallfahrtsorte der Musikgeschichte, denn hier hat die moderne Musik begonnen. Wir bieten hier eine der besten geführten Museumstouren der Welt an, denke ich. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, ein ganz kleines bisschen. You know, it's one of my favorite things to think about where we would be without Sun. Not only rock and roll, but blues, which was at the time heavily underrecorded and nobody was sharing it. Wo ständen wir, also die Musik, ohne das Sun Studio? Nicht nur der Rock'n'Roll, sondern auch der Blues, der in den Anfangstagen ja überhaupt nicht aufgenommen und dadurch verteilt wurde. Das ist ja das Ding. Und als Sam Phillips das Studio startete, war sein größter Antrieb, Bluesmusik aufzunehmen und ins Mainstream-Radio zu bringen. Das hätte damals kein normaler Mann gemacht. Es brauchte schon einen Verrückten. Und das war Sam Phillips. Und er hat es geschafft. Bei der Evolution vom Blues zum Rock'n'Roll hat er Menschen eine Stimme gegeben, eine Möglichkeit, sich auszudrücken, die sie sonst nicht bekommen hätten. Und das gilt für die ganze Welt, nicht nur die Vereinigten Staaten oder woanders. At the time, we were fairly limited in what to listen to. It was, you know, gospel and country and ballads. Damals konnte man gerade mal Gospel oder Country hören oder Balladen. Gerade in den 1950er Jahren war die Musik ja noch, sorry, irgendwie langweilig, steril, immer dasselbe, keinerlei Emotion darin. Und dann kam eben der Rock'n'Roll und gab jungen Leuten eine neue Art, sich auszudrücken und zu Individuen zu werden. Ich glaube wirklich, dass die Welt ohne Rock'n'Roll ein trauriger Ort zum Leben wäre. Jeder würde sein eigenes Süppchen kochen, traurig sein, es gäbe mehr Hass. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Daher. Thank God for rock and roll. This job is. I've been doing it for about almost 4 years. It'll be 4 years in March. This is the most rewarding thing I have ever done with my life. Ich mache diesen Job seit knapp 5 Jahren und er ist die größte Belohnung, die ich in meinem Leben bekommen habe. Ich bin den ganzen Tag hier, spreche über Rock'n'Roll, treffe coole Leute aus der ganzen Welt und teile mit ihnen die Wertschätzung für dieses Phänomen, das die Welt verändert hat. Von daher glaube ich, ich arbeite hier so lange, bis ich in Rente gehe. It's the best. Can you see the way before us? Sing hallelujah. The joy we found. Can you see the pain beneath us? Sing hallelujah, lay it in the ground. when I'm gone, good and gone, don't you grieve, just sing along, na na na, na na na, na na na, good and gone, good and gone. Good and gone. When you walk among the gravestones, see hallelujah, it's all around. When you feel the chill in your bones, it's hallelujah that you have found. When I'm gone, good and gone, don't you grieve, just sing along, na na na, na na na, na na na, na. Oh. Yeah, we're still an active studio. We record pretty much every night, and we only record at night because during the day we do guided tours. Wir sind ja immer noch ein aktives Studio, nehmen sehr oft nachts auf, aber nur nachts, denn tagsüber sind ja hier Führungen. Wenn sehr viel los ist, kommen an die 900 Menschen uns hier besuchen, eine ganze Menge für so wenig Platz. Aber das Sun Studio muss man einfach gesehen haben, auch wenn man kein großer Rock'n'Roll-Fan oder Elvis-Fan ist. Es ist einfach mehr als das. You need to come see it because it's more than that. For sure, yeah. It's a common thing, you know, people get hung up on the nostalgia of Elvis in particular and tend to overlook all the other incredible stuff. Klar, die meisten Leute kommen wegen der Elvis-Nostalgie hierher, übersehen aber all das andere unglaubliche Zeug, das in Memphis und hier im Sun Studio entstanden ist. Klar ist Elvis das ganz große Ding, aber auch Johnny Cash hat hier seine ersten Aufnahmen gemacht, genau wie Roy Orbison, B.B. King genauso oder Howlin' Wolf, der dann wieder Leute wie Led Zeppelin inspiriert hat und AC/DC. Ganz viele der frühen Rock'n'Roller haben so viel von den frühen Blues-Typen geschöpft, die hier bei Sun waren. It gets so hung up on Elvis because he's very pretty. And beyond the rock and roll, I mean, here we've got Stax. Stax is an old soul museum, you know. Natürlich dreht sich viel um Elvis, weil er so gut aussah. Das ist klar. Aber neben dem Rock and Roll haben wir ja noch das Stax Label hier in Memphis. Stax ist mittlerweile ein Soul-Museum, war in den 60er und 70ern sehr erfolgreich. Aretha Franklin, Al Green, Isaac Hayes, Otis Redding, Sam & Dave, Booker T. and the MGs, Rufus Thomas. Der Einfluss von Memphis auf die Musik ist unglaublich. Und die Leute scheinen immer nur auf Elvis zu schauen. Sie denken an Memphis, denken Geburtsort des Rock'n'Roll, Elvis Presley, Bums, das war's. Aber es ist eben so viel mehr als nur das. Es ist der Geburtsort der gesamten modernen Musik. Das ist der bessere Weg, darüber zu denken. Ich weiß nicht, wie es sonst ohne diese Typen, ohne diesen Ort gelaufen wäre und ohne Memphis. Die erste Auftragsaufnahme im Sun Studio machte 1950 ein freundlicher, damals nur als Radio-DJ bekannter, junger Mann, B.B. King. 1951 entstand mit Rocket 88 im Sun Studio eine der ersten Rock'n'Roll-Aufnahmen überhaupt. Ike Turner war als Pianist beteiligt und ein beschädigter Gitarrenverstärker trug mit verzerrtem Sound sein Schärflein zur Rock'n'Roll-Evolution bei. Am 18. Juli 1953 ließ man dann auch einen gewissen Elvis Presley endlich herein, eigentlich eher, um ihn endlich loszuwerden. Der Studiobetreiber Sam Phillips wollte ihn nicht, aber Phillips' Frau Rebecca überredete ihren Mann. Presleys gutes Aussehen sollte später ebenso Legende werden wie seinen Status als Musiker selbst. mit That's Alright, aufgenommen am 5. Juli 1954 im Sun Studio, begann der Aufstieg zum King of Rock'n'Roll. Well, that's alright, Mama. That's alright for you. That's alright, Mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. That's alright, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's alright. That's alright. That's alright, Mama, any way do. Elvis war wohl der erste Superstar der Musikgeschichte. Das Ausmaß seines unermesslichen Reichtums kann man heute noch in seinem Zuhause in Graceland, seinem Anwesen am Stadtrand von Memphis, bestaunen. Are you going to keep Graceland? Do you have plans of moving away from Memphis? No, sir, I have no plans for leaving Memphis. Zwei Flugzeuge, etliche Autos, Motorräder, Kostüme, Gitarren. Elvis' Reichtum war opulent. Auch sein Haus, die Graceland-Menschen. Kino, Schwimmbad, Squashhalle, es fehlte nichts. Christian Ross arbeitet als Pressebetreuer in Graceland. Christian ist Anfang 30, durchtrainiert, entspannt. Geduldig steht er zwischen den Besucherströmen in Regenjacken, denn auch an diesem nasskalten Januarvormittag wollen viele Menschen Elvis zu Hause besuchen. Entsprechend groß und professionalisiert ist das Graceland-Team. Auch Christian Ross, der bedächtig nach Worten sucht. Elvis was one of the most iconic performers, musicians, movie stars, just superstars in not only American history, but just world history. Elvis war einer der am meisten ikonischen Stars aus Film und Musik. Nicht nur in Amerika, sondern der ganzen Weltgeschichte. Er lebte hier in Graceland, in Memphis, Tennessee. Und dadurch können wir sein Andenken und sein Erbe bewahren und eine neue Generation damit vertraut machen. Graceland opened for public tours in June 6, 1982. And since that date, you know, we've had more than 20 million people from around the world come just to tour Elvis' home. Graceland wurde im Juni 1982 für das Publikum geöffnet. Und seitdem waren über 20 Millionen Menschen aus der ganzen Welt hier, um zu sehen, wie Elvis lebte, wie er sich entspannte, um zu wissen, was er und seine Familie für Persönlichkeiten waren. Und die Besucher werden nicht weniger. Mal sind es ein paar hundert, mal ein paar tausend am Tag. Kommt immer drauf an, was hier gerade los ist. Am 8. Januar haben wir seinen 85. Geburtstag gefeiert. Und obwohl er nicht mehr mitfeiern konnte, kamen ihm zu Ehren Besucher aus der ganzen Welt. Nur um hier zu sein. Und man konnte seine Wirkung, seine Präsenz bei den Fans, bei den Musikliebhabern hier nochmals spüren. You could feel Elvis' presence and his spirit among all the fans, among all the music lovers here at that time. It's interesting. You're able to, you know, see some of the toys, the cars. Man sieht hier seine Spielzeuge, die ganzen Autos, Teile seiner Bühnengarderobe. Und alle Leute, die hierher kommen, verbindet eben diese Passion und ihre Liebe zu Elvis. Wenn man durch Graceland, also die Villa und die angrenzenden Ausstellungen läuft, hört man überall Besucher, die Geschichten und Erinnerungen an Elvis austauschen. Es gibt ja gerade in Memphis viele Leute, die ihre eigene Geschichte mit Elvis haben, die jemanden kennen, der hier arbeitete oder noch arbeitet, der mit Elvis zur Schule ging. Daher wird die Erinnerung an ihn niemals enden. His memory never, it never fades because of that. Elvis left us a long time ago, but his impact continues to be felt. Elvis ist vor langer Zeit von uns gegangen, aber seine Wirkung reicht bis heute. Gerade vor einigen Wochen war er zurück an der Spitze der Billboard-Charts, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Legende wächst einfach immer weiter. Und deshalb lebt er gewissermaßen weiter. And that's why Elvis continues to live on. So I've only been working in Graceland for about a month. Ich arbeite gerade erst ein paar Monate hier und war erst ein paar Mal in der Villa. Wenn ich die Fernseher, die Filmprojektoren, das Tonstudio sehe, dann sehe ich einen Mann, der technologisch seiner Zeit voraus war. Welche technischen Sachen würde er wohl heutzutage nutzen? Elvis was definitely a person that was ahead of his time, and I could only imagine what some of those things Elvis might own today if he were still with us. Das neueste, das größte Smartphone, das heißeste Elektroauto. Bei Elvis würde man es mit Sicherheit finden. Er war schließlich Early Adopter. Zwar ist der Bann ungebrochen, aber Graceland ist eben doch nur reines Musikmuseum. Auch wenn der King in seinem eigenen Garten begraben ist. Ob er privat Elvis hört? Christian Ross grinst diese Frage professionell weg und sagt, während der Arbeit schon. Und sonst? Hip-Hop-Mann. Elvis war weiß und machte Musik, vor allem für Weiße, auch wenn er das Stimmgefühl eines Afroamerikaners hatte. Aber mit der Lebenswelt der jungen afroamerikanischen Bevölkerung hat Elvis nichts mehr zu tun. Das sagt auch Tekira T.K. Jackson, Schlagzeugerin der Band Southern Avenue aus Memphis. Für Elvis hat sie nicht besonders viel übrig und kaum freundliche Worte. Elvis ist Teil des Weißen, des reichen Memphis gewesen. Auch wenn sie ihn nicht auf seiner Harley mehr durch die Stadt hat brettern sehen, ist sie da sicher. Ihr Memphis liegt im Stadtteil Soulsville, wo die Häuser kleiner und sehr baufällig sind. Ihre Band ist beim Label Stax unter Vertrag. Der Keyboarder Jeremy Powell hat auf der Stax Academy studiert. Schlagzeugerin Tekira sagt: My sister and I, we grew up in Memphis. Our parents are musicians and we. Meine Schwester und ich sind in Memphis aufgewachsen. Unsere Eltern sind Musiker und wir haben einen kirchlichen Hintergrund. Und Gospelmusik ist ja wiederum durch viele andere Arten von Musik beeinflusst. Wir sind damit in der Kirche aufgewachsen, haben unser musikalisches Vokabular also aus erster Hand gelernt, dazu an diesem spirituellen Ort. And within the city of Memphis you can find pretty much any kind of music going on. Es ist Platz für alles. Gerade in einer Musikstadt wie Memphis hört man so viel unterschiedliche Musik gleichzeitig, auch auf Hochzeiten zum Beispiel. Wir haben auf Hochzeiten den gesamten Musikkatalog von Labels wie Stax und Motown gehört. Die Musik von dort ist ja allen bekannt, ob sie sie nun mögen oder nicht, aber man kennt sie eben. But you hear it everywhere, so you know it indistinctively. Der Memphis-Sound ist mit dem Label Stax eben engstens verbunden. Und gerade hier bei Stax war durch Musik die Segregation, die Trennung zwischen Schwarz und Weiß immer schnell obsolet. Im Studio, in Bands spielte das keine Rolle. Musik ist Liebe. Da war die Blues- und Musikstadt Memphis ihrer Zeit auch voraus. Auch wenn im Lorraine Hotel dann Martin Luther King erschossen wurde. Die Beale Street ist nachts kunterbunt beleuchtet. Im Café von B.B. King, vorne rechts an der Ecke, wird Blues gespielt. Von schwarzen und weißen Musikerinnen und Musikern, so wie früher schon. Nachdem die Musik von den Baumwollfeldern in die Städte, nach Memphis und auch nach Chicago, gefunden hatte. Disappear up across the hill. One day here and the next she's gone. Didn't even get to hear me sing my song. Had her for a minute but she slipped away. Sadder than waiting on a rainy day. One day here and the next you gone. Long enough to turn me home. Highway 61 führt über etliche Meilen am Lineal gezogen schnurgerade nach Südwesten, aber bis nach Indianola, Mississippi, dem Geburtsort von Bibi und auch von Albert King, ist es noch ein Stück. Insgesamt 136 Meilen, gut 200 Kilometer, trennen Memphis und Indianola. Albert King zog später nach Arkansas, Bibi aber ist mit Indianola bis heute verbunden. Hier ist er begraben, direkt neben dem Museum, das ihm gewidmet ist. Schon auf dem Parkplatz hört man die Musik des wohl größten Blueskönigs. Das BB in seinem Namen steht übrigens für Beale Street Blues Boy. Drinnen im freundlichen und hellen Museumsneubau sitzt der Museumsdirektor. Ein aufgekratzter Mann, Mitte 50, mit schlohweißen, krausen Haaren. My name is Robert Terrell. I am the director of operations here at the BB King Museum. Mein Name ist Robert Terrell. Ich bin Direktor des BB King Museums hier in Indianola, Mississippi. Dem Ort, den BB King sein Zuhause nannte. Genau hier, auf diesem Grundstück, hat er damals gearbeitet. Er wohnte auf einer Baumwollplantage außerhalb der Stadt. Aber die Baumwollentkörnungsmaschine, die Cotton Gin, wo er arbeitete, war genau hier. In dem kleinen Ziegelgebäude da vorne stand die Maschine. Sie wurde mit Dampf betrieben. Das war 1945, 46. Und als er dann starb, haben wir ihn genau an diesem Ort begraben. Wo er anfing, endete seine Geschichte auch. So where he started at, he ended at. Er war ein sehr bescheidener, demütiger Mensch. Sein ganzes Leben war er so. Und er wollte niemals, dass es ein Museum nur für ihn geben würde. Daher geht es hier auch um die Bürgerrechte, um andere Bluesmusiker, die etwas über ihn und die Zeit damals zu sagen haben. Man sieht Little Milton Campbell, ein Freund von ihm, der eine Straße weiter aufwuchs. BB King also wollte nicht, dass es nur um ihn alleine geht. Aber ich glaube, wir haben dennoch einen guten Job gemacht, seine Lebensgeschichte zu erzählen und darin eine Menge Dinge darzustellen, die ihn zu dem machten, der er war. Wir haben auch viele interaktive Bildschirme. Der erste, direkt am Eingang, gibt dir einen Überblick über die Beziehung zwischen Blues und dem frühen Gospel-Sound. Der nächste zeigt die Einflüsse auf BB. Denn die meisten Leute wissen gar nicht, dass er einige Songs jahrelang im Programm hatte, die Coversongs von anderen Künstlern waren. Sein erster Hit, der 3 O'Clock Blues, war ein Song von Lowell Fuelsen. Im nächsten Bildschirm kann man sehen, wo Blues, Hip-Hop und R&B Überschneidungen haben. Man kann auf einer Platte scratchen wie ein echter DJ. Man kann Songs von Robert Johnson mit Jay-Z oder Aretha Franklin mischen. Und so können wir jungen Menschen zeigen, wie sich die Musik über die Jahre verändert hat. An der letzten interaktiven Station kann man sich dann über die Struktur des Blues-Schemas mit seinen 12 Takten informieren und sich hinsetzen und zusammen mit BB spielen. Und zum Schluss hört man ihn dann sagen: And listen to BB tell you, oh my gosh, that was wonderful. You did a great job. It's like, BB, come on. You're just being generous. Das Museum zeigt, glaube ich, sein Leben sehr gut. Und jetzt, da er tot ist, müssen wir auch den Rest noch zeigen. Und natürlich auch einige berühmte Ausstellungsstücke. Und klar, sind wir auch froh und erleichtert, dass er dieses Museum zu seiner Grabstätte machen wollte. Bibi wollte immer sicher gehen, dass der Blues am Leben bleibt. Und das hat er auch allen gesagt. Neulich hat mir das noch Buddy Guy erzählt. Bibi sagte immer, bleib dem Blues treu. Bibi always told them. Buddy Guy told me that recently. Bibi always say, stay with the blues. Make sure you keep the blues alive. Aber wie sehr bleibt die Musikwelt treu? Der Blues kommt in Wellen, mal ist er näher, mal ist er weiter weg. So wie die Karriere von B.B. King übrigens auch. Als das schwarze Publikum in den USA gerade das Interesse an der Musik seiner Vorfahren verloren hatte, begann Mitte der 1960er in England vor allem mit dem jungen Eric Clapton, mit John Mayall und seinen Bluesbreakern, ein Blues-Revival. Clapton studierte die Gitarrenlicks von B.B. und Freddie King, dem dritten Blueskönig. Er coverte Songs von Howlin' Wolf und Muddy Waters und holte B.B. King schließlich nach England. Dort, im Swinging London, bekam dessen Karriere neuen Schub, der bis zu seinem Tod im Mai 2015 anhielt. And she gave me a $20 bill. Yes, ask my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill. Yes, you know, I ask her for a little drink of liquor. And she gave me a whiskey still. Das Problem von Veranstaltungen wie der Internationalen Blues Challenge und auch normalen Blueskonzerten, auch hierzulande, ist, dass man einerseits den Blues, diese Urform der Unterhaltungsmusik, bewahren möchte, ihn andererseits dadurch aber unter einer konservierenden Glasglocke frisch hält oder, naja, vielmehr gefangen. Viele Bluesfreaks denken sehr puristisch, blueskonservativ. Ihnen kann man den nicht so nett gemeinten Titel Bluespolizei verleihen. Dabei benötigt diese manchmal so emotionsgeladene Musik doch auch dringend ein paar frische Gedanken. Was ist das denn überhaupt, der Blues? Gibt es nur den einen? Also nur einen Stil? Nein. Und im Englischen ist der Blues eh Plural, the Blues. Da sind viele Abstufungen möglich. Aber es gibt viele junge Bands, die wie auch immer Blues spielen. Der neue Star aus Amerika ist nach Gary Clark Jr., der gar nicht erst die Verantwortung für die Zukunft des Blues schultern wollte, ein junger, korpulenter Mann namens Christone Kingfish Ingram. Ein Gitarrist mit schnellen Fingern, schönem Ton und gutem Album. Und besten Kontakten in die Branche. Das neuseeländisch-niederländische Trio My Baby verbindet Beats mit Bluesriffs. Die Schwestern Rebecca und Megan Lovell vom Duo Larkin Poe sind traditionsbewusster und auch gerade für einen Grammy nominiert, genau wie die Band Southern Avenue aus Memphis um Schlagzeugerin Tekira Jackson. Es gibt den Blues in seinen vielen Gestalten, es gibt junge Menschen, die ihn spielen, allerdings weniger Menschen, die ihn auch gerne hören. Global gesehen sind Pop und vor allem Hip-Hop erfolgreicher, aber auch diese Musikformen sind mit dem Blues verwandt. In an old, old, old song now, this old Skip James song from the 1930s, and it's all coming true again. This one's called Hard Times Killing Floor. Thank you. There's hard times here and everywhere you go. Hard times like never before. In Memphis wird der Blues bewahrt und gespielt. Während der Challenge, beim Beale Street Festival im Mai und jeden Abend in einem der zahlreichen Clubs der Beale Street. Auch im Bluesmuseum, der Blues Hall of Fame, ist man diesem Erbe hauptamtlich verpflichtet. Träger des Museums ist die Blues Foundation, jene mächtige Organisation, die auch die Challenge ausrichtet. John ist eigentlich Lehrer. Während der Challenge führt er ehrenamtlich durch die Blues Hall of Fame. It's a celebration of blues music and the influence of blues music on everything from country music to rock and roll to even soul and rhythm and blues. That's why rhythm and blues is called that. Hier geht es um Bluesmusik und ihren Einfluss auf eigentlich alles, von Country bis zu Rock and Roll, sogar bis Soul und Rhythm and Blues. Deswegen wird Rhythm and Blues ja auch so genannt. Seit 4,5 Jahren gibt es unser Museum jetzt. Im Mai 2015 wurde es eröffnet. Die Blues Foundation dagegen existiert seit 1980 und nimmt Künstler in die Blues Hall of Fame auf oder würdigt Musikerinnen und Musiker, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten würden oder zumindest nicht diese Aufmerksamkeit bekämen. I think it has to do a lot with love of music. I didn't start out as necessarily just a blues person. I mean, I like all kinds of music. Zuerst einmal geht es mir um die Liebe zur Musik allgemein. Ich habe nicht als Blues-Fan angefangen. Ich mag alle Stile. Und die Geschichte speziell von Memphis ist ja mit Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis verknüpft. Und dann noch das Label Stax mit all den verschiedenen Künstlern, die von dort kamen. Rufus Thomas, Isaac Hayes und so weiter. Und Gospel und sogar Jazz. All das kommt aus Memphis. Und das ist einer der Gründe, warum Menschen aus meiner Generation eben verstehen und wertschätzen sollten, was hier los war. I do school groups. So I do tour school groups, we do some things. Ich mache hier Führungen für Schulklassen. Die Jüngsten sind so ab 9, 10 Jahre alt. Wenn diese Kinder dann Etta James singen hören, sagen sie zuerst, das ist ja Beyoncé. Beyoncé hat das auch gesungen. Und das ist toll, wenn sie diese Verbindung herstellen. Dasselbe geschieht mit mehr dem Rock'n'Roll zugeneigten Gruppen. Ich spiele ihnen Memphis Mini vor und die Leute sagen, das klingt ja wie When the Levee Breaks von Led Zeppelin. And it's When the Levee Breaks. You know, her version, which sounds more like, you know, ragtime. Die Version von Memphis Mini klingt gegenüber der von Led Zeppelin mehr nach Ragtime. Led Zeppelin ist sehr bluesy, klingt sehr nach altem Delta Blues. Auf diese Weise stellst du eine Verbindung her. Die Leute kommen rein, sie kennen Stevie Ray Vaughan, sie kennen B.B. King, aber wir stellen ihnen noch einige andere spannende Künstler vor. Get them to understand some of the other great artists. Probably the second gallery. It's country blues, and so this is early 20th century. Ich mag die zweite Galerie hier am meisten. Hier geht es um Country Blues aus dem frühen 20. Jahrhundert, der zuerst auch im Mississippi-Delta gespielt wurde. Nicht exklusiv, aber auch ganz früh mit Akustikgitarre. Und das hat unter anderem Eric Clapton oder in Sachen Folkmusik Pete Seeger, Bob Dylan beeinflusst. Und wenn du Skip James oder Mississippi John Hurt spielen hörst und einen frühen, noch nicht elektrifizierten Bob Dylan, dann hörst du den Einfluss. Dasselbe bei Charlie Patton, dessen Einfluss auf den jungen Howlin' Wolf gut nachvollziehbar ist. And then the same thing with Charlie Patton, who ends up influencing a young Howlin' Wolf. And I don't know if you know this story about the infamous Mr. Patton as well, but this supposedly is the only picture of him, only recorded picture of him. You also notice how unique he looks. Das hier ist das einzige Bild, das es von ihm gibt. Aber es fällt direkt auf, wie eigen er aussieht, einzigartig. Er war eines von, ich glaube, 12 Kindern. Und der Mix ist auffällig. Afroamerikanisch, kaukasisch und vermutlich auch Native American. Er war nicht besonders groß, hatte aber eine tiefe, raue Stimme. So denkt man direkt an Howlin' Wolf, der auch nicht so groß war und eine tiefe, raue Stimme hatte. He was also kind of a showman too. Er war außerdem ein richtiger Showtyp, hat seine Gitarre hinter dem Kopf gespielt. Ja, das kennen wir von Jimi Hendrix. Aber Patton hat das in den 1920ern gemacht, in diesen Kneipen und Kaschemmen, in denen er gespielt hat. Er hat schnell Aufsehen erregt und auch Ärger gemacht, dafür, dass er so klein war. Und again, he wasn't a very big guy, but this was the life he led. Ja, die aktuelle Musik ist mit dem Blues von früher verknüpft. Gut, dass sie das in Memphis herausarbeiten. Es wird sonst allmählich vergessen. Der Blues lebt. Und der Blues benötigt lebendige Personen, die ihn spielen, die ihn hören wollen und Geld dafür ausgeben. Für CDs, LPs, Streaming, für Konzerttickets. Sonst wird er wirklich eines Tages nur noch im Museum gehört. Er lebt also, klingt aber überall unterschiedlich. Akustisch wie der Country-Blues der Baumwollfelder. Elektrisch wie der moderne Blues der Großstädte wie Chicago oder Memphis. In Texas wiederum klingt er nochmal anders. Europäischer Blues, das merkt man in Memphis, klingt dann doch anders als amerikanischer. Aber überall ist er leise. Er ist laut. Er ist fröhlich. Er ist traurig. Ob Zwölftakter mit Pentatonik oder nicht, alle Formen haben Blue Notes, also kleine Terz, kleine Septime, verminderte Quinte. Den einen Blues, den gibt es nicht. Es sind ganz viele. The Blues ist überall. Er soll sogar schon tagsüber gefühlt worden sein. Hörten Down to the Delta. Auf den Spuren des Blues in Memphis und Mississippi. Eine Sendung von Tim Schauen. Wildflowers and wine. The old scratchy record plays in the background of our lives. We're still here dancing after all this time. Wildflowers and wine. I walk through fields of evergreen. A golden sun never seen. I pick them one at a time. Wildflowers and wild. Oh, I can't help it. Feeling the way I do. scratchy record plays in the background of our life. We're still here dancing after all this time. Wildflowers and wine. Deutschlandfunk, Programmtipp. Mit einer Vorschau auf die nächste Woche. Katholischer Siedlungsdienst ist ein Verein der katholischen Kirche, dessen Mitglieder sind 44 Immobilienunternehmen, die entweder der katholischen Kirche gehören oder ihr nahestehen. Und darüber hinaus die 27 deutschen Flächenbistümer. Der Immobilienbesitz der Kirche ist gewaltig. Wie verhält sich die Institution als Eigentümer und Vermieter? Auf Erden ist Wohnraum ein Wirtschaftsgut. Auch in den Häusern der Kirche. Ein Feature in Aus Religion und Gesellschaft. Am Mittwoch um 20.10 Uhr. Listerien in der Wurst. Insektizid im Ei. Pferdefleisch in der Fertiglasagne. Bundesweit fällt jede dritte vorgeschriebene Betriebskontrolle in einem Lebensmittelunternehmen aus. Und auch zu Hause können mangelnde Hygiene oder falsche Lagerung unappetitliche Folgen haben. Die Lebensmittel, die am stärksten gekühlt werden müssen, die sollten so weit unten wie möglich im Kühlschrank platziert werden, am besten an der Rückwand. Im Marktplatz geht es um sichere und gesunde Ernährung. Live aus Berlin von der Grünen Woche. Am Donnerstag um 10.10 Uhr. Auschwitz ist ein Symbol geworden. Ich habe so viel erzählt, aber ich muss atmen, ich muss den Himmel sehen, die Bäume. Ja. Sie müssen bedenken, dass in den nächsten Jahren schon die letzten Augenzeugen, die das hier miterlebt haben, die hier gefangen waren, die werden bald nicht mehr da sein. Die letzten gehen auch, ne? Was aber bleibt, sind eben diese Gegenstände, die Relikte des Lagers, die dann diese Funktion zu 100% übernehmen werden. Ja? Koffer, Schuhe, Zahnbürsten, Zeichnungen und Briefe. Konservatoren bemühen sich, all das zu bewahren. Das ist für mich persönlich ein sehr großes Anliegen, denn ich möchte, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Ich möchte, dass so etwas nicht wiederholt werden kann. Zeugen sterben. Dinge erinnern. Eine lange Nacht zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Nächste Woche Samstag ab 23.05 Uhr. Der Gedanke, dass ich im Namen meiner Eltern ein Gelübde halte, dass ich immer wieder Mensch bleibe, das ist mir gelungen. Das habe ich geschafft, Mensch zu bleiben. Deutschlandfunk.